Angefangen hatte alles mit einer roten Tonne, die ich in der Gerümpelecke vom Ministerium entdeckte. Sie war nicht besonders groß und es gelang mir, sie unauffällig raus und in meine Wohnwabe zu schmuggeln. Ich stehe auf das alte Zeug und freute mich darauf, eine Antiquität in meiner Wabe zu haben. Also es war eins von diesen Plastikmodellen aus der Vorrecycling-Ära, absolut unverwüstlich. Die Tonne hatte zwei Griffe, die, wenn man sie hochklappte, den Deckel festhielten. Unter dem Deckelrand hingen unterschiedlich lange, schmale Bänder aus brauner Plastikfolie. Und als wir den Deckel öffneten, fanden wir einen Wust von diesen Bändern. Das war antikes Tonträgermaterial. Es dauerte ziemlich lange, bis wir das entwirrt und aufgewickelt hatten. Bei meiner nächsten Nachtwächterschicht schmuggelten wir die aufgerollten Bänder wieder rein. In der Audioabteilung vom Ministerium stand ein vorsintflutliches Gerät, mit dem wir das uralte Tonträgermaterial abhören wollten. Nach einigen Startschwierigkeiten kriegten wir das Gerät tatsächlich in Gang. Ja, und dann verstanden wir erstmal nur Radio. This is your vinyl magazine and your vinyl warning. Welches Radio in dag war für so Triss und Fantasie lässt? Als er einmal mit sich selbst zu Rate ging, als er sich die Frage stellte, welches Gefühl es eigentlich vermittle, einen eigenen Radiosender zu betreiben, gab sich Bloomsbury absolut wahrheitsgemäß die Antwort, es vermittle ein feines Gefühl. Während dieser Zeit funkte er nicht nur einige seiner Lieblingsworte rund, wie etwa die Worte assimilieren, assoziieren, ästimieren, attestieren, sowie große Quantitäten seiner Lieblingsmusik. Besonders angenehm war ihm jene Phase gegen Ende, die da lautete Da-da, da-da, da-da-da, da-a. Sondern ebenfalls reihenweise Werbesendungen von großer Eindringlichkeit, Schärfe und Überzeugungskraft. Ich höre so gerne Werbefunk, Funk. Feuer und Flamme, die alternative Feuerbestattung in Berlin. Wir bringen euch unter die Erde, pulverisiert oder auch ganz. Ob indisch, thailändisch, ob Totemzauber oder Voodoo-Priester oder schlicht mit einem Popen. Machen wir alles. Feuer und Flamme. Die alternative Feuerbestattung in Berlin. In der Oranienstraße 13. Natürlich in Kreuzberg. Fliegt ein Stein, denn ist wieder nichts. Es ist ein Hochschaukeln ursächlicher Art. 137 hat mit. Wie viele Störer sind denn da? Sind denn überhaupt Störer zu erkennen? Ja, ja, verteilt 100 bis 150, aber alle unschlüssig. Ein, zwei Kamikaze, aber sonst keiner weiß, was er will. 81. 137 hört. Hier eine typische Eskalation. Ohne Sinn wird Tränengas abgeschossen. Kein Grund erkennbar. Wassermarsch ohne Sinn. Hier geht jetzt die Eskalation von Seiten der Polizei. Bitte PFDE sofort auffordern, diese Kräfte hier zurückzuziehen. Das ist eine sinnlose Provokation, nur durch Polizei. 181 und 215. Es ist Folgendes gekommen vom PFDE. Sämtliche Ansammlungen sind aufzulösen. Es ist also nicht gestattet, irgendwelche Störer irgendwo sich sammeln zu lassen und es sollen Festnahmen gemacht werden. Daher wahrscheinlich diese Einsätze. Bravo. Dissonanzen. Dear Queen, Your Majesty, what do you think about women in radio?

und setzen sich weiterhin zwischen alle Stühle. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir senden live aus dem Stadion in der Potsdamer Straße 131. Soeben wurde die Mannschaft in den schwarz-rot-goldenen Trikots mit den Klängen der deutschen Nationalhymne vorgestellt. Aber, was sehe ich da? Was läuft denn da für eine Mannschaft aufs Feld? Ist es denn zu fassen? Ein unglaublicher Anblick, meine Damen und Herren, die Sie zu Hause am Radio lauschen. Ein unglaublicher Anblick. Hat man denn so etwas schon mal gesehen? Sie tragen ja noch nicht einmal einheitliche Trikots. Ich kann Ihnen dieses Happiness nicht vorenthalten, meine Damen und Herren. Ich muss es Ihnen erzählen, was sich da auf dem Platz abspielt. Kunterbuntes Durcheinander, schrill besprühte Graffiti-Hemden, verwaschene, ausgeleierte Sporthosen konkurrieren mit schwarzen Netzstrümpfen und lila Strickpullis. Was sehe ich? Ich sehe so schwarze Trikots, lilane, giftgrüne und rote. Was ist das für eine Mannschaft? Es entsteht Unruhe auf den Zuschauertribünen. Es wird gejohlt, gejubelt, die Menge tobt. Ein unglaubliches Spektakel. Das ist sensationell. So etwas hat es noch nie gegeben. Was wird passieren, meine Damen und Herren? Was wird passieren? Noch diskutieren der Kaderrat, noch diskutieren die Schiedsrichter heftig und hilflos miteinander. Auf so etwas waren sie nicht vorbereitet. Meine Damen und Herren, mehr als die Hälfte der Mannschaft sind Frauen. Das verstößt doch gegen die internationalen Regeln. Wie werden die Schiedsrichter entscheiden? Nichts, aber auch gar nichts ist einheitlich an der Mannschaft. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen von diesen Frisuren erzählen. Wie soll ich sie beschreiben? Ja, 1000-Volt-Frisuren, unbeschreiblich. Einigen Frauen stehen wüst die Haare zu Berge, borstig und widerspenstig rasend stachelige Kurzhaarfrisuren übers Feld. Aber auch Lockenköpfe mit Mittelbrillen sind vertreten. Was für eine Spannung. Werden die Schiedsrichter unter diesen Voraussetzungen das Spiel anpfeifen? Zwei Mannschaften, so unterschiedlich wie Tag und Nacht, stehen sich gegenüber. Die erste Begegnung. Während die Mannschaft mit den schwarz-rot-goldenen Trikots sich ordnungsgemäß in eine schnurgerade Reihe aufgestellt hat, übrigens, der Mannschaftskapitän ist sehr korpulent, wird er sich überhaupt vom Fleck bewegen können, sprengen die Kunterbunten, wenn ich das mal so lässig sagen darf, immer wieder in den Rahmen. Wie ist das möglich? Die Schiedsrichter versuchen, das Chaos zu bändigen. Jetzt soll das Spiel wohl doch offiziell angepfiffen werden. Nein, bevor es dazu kommt, stürmt eine Frau auf den Ball zu. In dissonanter Weise spielen sich die Frauen gegenseitig an. Sie dribbeln geschickt an den schwarz-rot-goldenen vorbei. Stürmen unaufhaltsam auf das gegnerische Tor zu. Ein gezielter Schuss und! Radio 100. Jeden Abend von 19 bis 23 Uhr. KW 100,6 MHz. Radio 100. Paar? Hören Sie doch auf. Wissen Sie nicht, dass Sie heiraten mussten? Wirklich? Ist sie... Ach, Quatsch. Nein, das nicht. Aber Ihre Väter sind zusammen im Club. Und die Erbschaft war nur zu holen, wenn gewisse Bedingungen erfüllt werden. Und zu diesen Bedingungen gehört eine Hochzeit? Das kann doch gar nicht gut gehen. Was glauben Sie denn, wie das schon die letzten Wochen gekracht hat? Da blieb kein Auge trocken. Sehen Sie doch mal hin. Die gucken sich ja jetzt schon nicht mehr an. Also ich verstehe das nicht. Wie kann man nur so geldgierig sein? Lohnt es sich denn wenigstens? Ich meine, haben Sie denn viel? Ach, was? Das ist ja der Witz bei der ganzen Sache. Einen popligen Radiosender gibt es als Hochzeitsgeschenk. Und bis der mal so richtig was abwirft, na, das kann dauern. Aber wieso denn dann? Tja, wissen Sie, er will in die Politik. Und da ist es natürlich nicht schlecht, wenn man eine eigene PR-Station besitzt. Und sie will Geld machen. Und Sie wissen ja, private Rundfunksender können durchaus zukunftsträchtige Investitionen sein. Aber dann verstehe ich nicht, warum Sie sich streiten. Theoretisch könnte man das ja auch ganz gut unter einen Hut bringen, oder nicht? Tja, wenn das so einfach wäre. So etwas kostet natürlich auch Geld. Da wird dann um jede Mark gefeilscht und dass sie so richtig großzügig sind, kann man ja nur wirklich nicht sagen. Gucken Sie sich doch mal das kalte Buffet an. Leberwurststullen und Flaschenbier. Zumindest beim Sparen sind sie sich einig. Soweit ich gehört habe, bezahlen sie ihre Leute auch nicht. Oder nur schlecht. Ja, die müssen dann aber auch ganz schön blöd sein, das mitzumachen. Das ist wahr. Das bewegt sich halt auf derselben Ebene wie der Pfarrer hier. Den haben sie bei einer Sekte ausgeliehen, die Trauungen und Beerdigungen umsonst macht. So wie Sie reden, sind Sie aber nicht gerade ein Freund der Familie. Naja, das kann man nicht so sagen. Ich bin der Rechtsanwalt, der den Hochzeitsvertrag aufgesetzt hat. Das hat sich schon gelohnt, aber zurzeit arbeite ich an Ihrer Scheidung. Die bringt dann so richtig Geld. Es war mal wieder einer dieser lausigen, heißen Sommertage, an denen überhaupt nichts passiert. Ich saß in meinem Büro, schwitzte mein Hemd nass und hatte gerade beschlossen, mir noch einen Whisky zu genehmigen. Da klingelte das Telefon. Was gibt's? Mrs. Marlowe? Ja, am Apparat. Mrs. Marlowe, wir brauchen unbedingt Ihre Hilfe. Bei uns in der Redaktion sind schreckliche Sachen passiert. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir können auf keinen Fall die Polizei anschalten, denn das wäre wesentlich... Mann, war der aufgeregt. Was er mir da erzählte, hörte sich nach einer Menge Ärger an. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich raus hatte, worum es ging. Der Anrufer hieß John Workaholic und arbeitete bei Radio 100. Ich kannte den Laden, war ein ziemlich neuer Sender in der Stadt, der sich mächtig Mühe gab, in der abgefuckten Medienlandschaft ein bisschen aufzumischen. Die Jungs hatten aber immer massig Ärger mit ihren Geldgebern und langsam sah es so aus, als ob das Ganze kriminelle Ausmaße annahm. Ich fuhr also rüber in den Sender, um mir die Sache mal genauer anzusehen. An der Tür wurde ich von einer Schar mächtig aufgeregter Redakteure in Empfang genommen. Mal immer mit der Ruhe, worum geht's denn nun eigentlich? Ja, also, wer sind Sie? Ach, Sie sind Miss Marlowe? Wir haben eine Leiche im Studio. Hier lang. Schöne Scheiße. Das war echt ein eiskalter Mord. Die Killer hatten ganze Arbeit geleistet. Im Studio lag ein totes Radio, das Innerste nach außen gekehrt, kein schöner Anblick. Man hatte es offensichtlich ordentlich langsam zu Tode gequält. Was blieb mir noch zu tun? Ich besah mir den Tatort ganz genau. Es hatte offensichtlich ein erbitterter Kampf stattgefunden. Überall lagen Verträge, Kontoauszüge, Kalkulationen und sowas rum. Aufgrund der Kampfspuren und Fingerabdrücke war eins klar. Der Mord war von mehreren Leuten begangen worden. Das sah nach einem komplizierten Fall aus. Ich musste mich auf alles gefasst machen. Mord aus Geldgier, Machtstreben, Eifersucht, was weiß ich. Ich beruhigte erstmal die Redakteure, setzte mich auf einen unbequemen Stuhl, steckte mir eine Zigarette an und versuchte, mich auf einen schwierigen Auftrag einzustellen. Ich saß also da in dieser schlampigen Redaktion und versuchte, meine Gedanken zu sortieren. Das war nicht einfach, denn die Redakteure und Redakteurinnen schnatterten immer noch durcheinander wie eine Schar aufgescheuchter Hühner. Das ging mir höllisch auf den Wecker. Zum Glück entdeckte ich im Regal zwischen Kernredaktionsordner und Filmlexikon eine Flasche Bourbon. John Workaholic, der Typ, der mich angerufen hatte und irgendwie noch der Vernünftigste in diesem Laden zu sein schien, hatte meinen Blick bemerkt. Kann ich Ihnen einen Whisky anbieten, Miss Marlowe? Mein Gott, ich glaube, ich kann selbst einen gebrauchen. Ich glaube, wir sind alle ziemlich fertig. Ja, ich nehme gerne einen, Mr. Workaholic. Ist da eigentlich noch ein bisschen früh, aber was soll's. Also, ich würde dir dann ja auch ganz gerne mal ein paar Fragen stellen. Können die Herrschaften eventuell mal zuhören? Leute, seid doch mal ruhig hier. Ein bisschen Disziplin, Mrs. Marlowe möchte uns gerne ein paar Fragen stellen. Wollt ihr jetzt, also jetzt mal ein bisschen Konzentration? Hier, Miss Marlowe, ihr Whisky. Also, Sie sind alle festangestellte Redakteure bei Radio 100. Ja, festangestellte Redakteure, ja, irgendwie mehr oder minder, ja, ja. Ich meine, wir haben ja noch nicht einen Vertrag, ja, alle. Also Redakteur ist gut, ich fühle mich manchmal mehr wie ein Arbeitssklave. Nach ein paar Minuten hatte ich sie so weit, dass sie nicht mehr alle wie die Doofen durcheinander antworteten. Es kam eine Menge Schmutz ans Tageslicht. Die Redakteure hatten sich also an diesem Morgen ausnahmsweise schon um 10 Uhr getroffen, um eine Krisensitzung der Belegschaft abzuhalten. Wie sie alle übereinstimmend sagten, war die Situation im Sender mehr als übel. Radio 100 war noch ziemlich neu und wollte irgendwie ein engagiertes, politisch-kulturelles Programm machen. Die Leute arbeiteten zum größten Teil, ohne dafür anständig Knete zu kriegen, aus reinem Idealismus oder so. Die vier Geldgeber, die den Laden finanzieren sollten, lagen sich dauernd in den Haaren und hatten deshalb den Geldhahn zugedreht. Das ist ein Klima, in dem das Verbrechen gedeiht, sagte ich mir. Naja, und so war es ja auch gekommen. Eine der Redakteurinnen hatte noch bevor die Sitzung überhaupt losging, einen Blick ins Studio geworfen und dabei die verstümmelte Leiche des Radios entdeckt. Sie haben also die Leiche als Erste gesehen? Ja, ja, das war ich. Ich kam rein und unterlag es bei einer Gevierteilt. Ich bin völlig am Ende. Können Sie denn das Radio identifizieren? Also wissen Sie, das ist nicht so einfach. Wir haben uns schon den Kopf zerbrochen. Es kommt uns irgendwie bekannt vor, aber in dem Zustand sehen sich Radios immer so ähnlich. Na prima. Eine nicht identifizierbare Leiche, Geldschwierigkeiten in einem Radiosender und gefrühstückt hatte ich auch noch nicht. Ich machte den Redakteuren und Redakteurinnen klar, dass wir auf jeden Fall die Polizei verständigen mussten und rief Jane vom Morddezernat an. Sie kam sofort mit ihrer Assistentin vorbei und ich führte sie ins Studio. Hier, Jane, das ist das Studio. Geh du mal vor. Sag mal, willst du mich verarschen? Wo ist denn deine Leiche? Das gibt's doch nicht. Ich dachte, ich werde nicht wieder. Keine Spur mehr von dem toten Radio. Das Studio war leer. Auch das Zeugs, das vorher noch rumgelegen hatte, die Rechnungen, Verträge und Kontoauszüge waren weg. Und die Hintertür zum Studio stand sperrangelweit offen. Meine Güte, war das peinlich. Jane Harris vom Morddezernat ließ es sich nicht nehmen, mich gründlich durch den Kakao zu ziehen. Wir kannten uns schon ziemlich lange und Jane wusste ganz genau, dass ich normalerweise saubere Arbeit leiste. Mich die Leiche klauen zu lassen, während man ein Zimmer weiter sitzt. Vielleicht sollte ich mal wirklich über meinen Whisky-Konsum nachdenken. Mensch, Greta, wo hast du denn nur deine Augen gehabt? Die Täter sind dir ganz knapp durch die Lappen gegangen. Ich nehme an, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass die Redakteure schon um 10 zur Arbeit kommen und sind dann gestört worden. Als du dann mit den anderen drüben in der Redaktion warst, haben sie das Radio weggeschafft. Ja, okay, Jane, du hast ja recht. Es ist heute nicht mein Tag. Aber wir sollten jetzt wenigstens auch gucken, was an Spuren über ist. Wir machten uns ans Werk. Viel war ja nicht mehr zu sehen. Wir fanden ein paar Schrauben, einen kleinen Kondensator und einen Schraubenzieher. Damit hatten die Täter das Radio wahrscheinlich auseinandergenommen. Und das war alles. Jane und ich sahen uns ratlos an. Sag mal, Greta, bist du eigentlich sicher, dass das Radio wirklich tot war? Ich meine, hast du ihm den Puls gefühlt oder sowas? Puls gefühlt? Also ich weiß nicht, nee. So ein Radio hat doch keinen Puls. Ich meine, es sah einfach verdammt tot aus, verstehst du? Ich habe auch vorher noch nie ein totes Radio gesehen, aber du hast recht, ich hätte mal seinen Stecker in die Dose tun sollen, dann hätte ich es wahrscheinlich genau gewusst. Wir konnten die Frage einfach nicht richtig klären. Ich war auch schon völlig am Ende. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich gerne blamieren. Jane fragte noch die Redakteure aus, aber ich versprach mir nicht mehr viel davon und fuhr zurück in mein Büro. Es war verdammt stickig und heiß. Also machte ich das Fenster auf, ließ die Rollläden runter und setzte mich in meinen abgeschabten Ledersessel. Eine Zeit lang spielte ich mit dem Gedanken, mir einen zu genehmigen, aber ich ließ es lieber und versuchte nachzudenken. Hätte ich bloß rechtzeitig diese verdammten Spuren gesichert. Immerhin hatte ich ja gesehen, dass es der Gesellschaftervertrag der Radio 100 GmbH war, der da aufgeschlagen auf der Erde gelegen hatte. Und der Haushaltsplan für die kommenden Monate. Also hatte die ganze Geschichte doch eindeutig mit diesen finanziellen Schwierigkeiten und den Streitereien unter den Gesellschaftern zu tun. Aber damit hatte ich zwei Fragen noch nicht geklärt. War das Radio wirklich tot? Es hatte zwar so ausgesehen, aber das war kein Beweis. Und zweitens, wo war das Motiv für den Überfall? Meine Devise war ja immer, suche, wem das Verbrechen nützt. Weiter kam ich mit meinen Überlegungen nicht. Ja? Miss Marlowe? Sie sind nicht nur eine neugierige alte Schachtel. Sie sind auch zu unvorsichtig. Wenn Sie mich nicht unheimlich die Finger verbrennen wollen, dann halten Sie sich aus der Sache über Radio 100 raus. Das war ja ein starkes Stück. Nicht, dass mich Drohanrufe irgendwie beeindrucken, aber mich als alte Schachtel zu bezeichnen, also langsam wurde ich echt sauer. Ich beschloss mit der mir eigenen Schnelligkeit, den Anruf eiskalt zu ignorieren und fuhr nochmal in diesen verdammten Sender. Irgendwie musste doch noch was rauszukriegen sein. Im Studio stellte ich mich in die Mitte des Raumes und inspizierte nochmal alles ganz genau. Ich glotzte so lange, bis mir endlich etwas auffiel. Es war so einfach, dass ich es sofort hätte sehen müssen. Das Rotlicht im Studio war an. Das hieß, dass ein Mikrofon offen war und auf der Bandmaschine lag ein durchgelaufenes Band. Ich rannte sofort raus, um die Technikerin zu holen. Sie sagte mir, es hätte an dem Tag noch niemand vorproduziert bisher. Also legten wir das Band auf und was da zu hören war, rückte die Sache in ein deutliches Licht. Achtung! Dies hier ist ein Hilferuf am Radio. Ich habe mich im Sendestudio eingeschlossen. Aber Sie werden gleich die Tür aufbrechen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sie haben mir schon die ganze Zeit gedroht, mich völlig umzubauen und meine Funktionsweise zu ändern. Bis zur Unkenntlichkeit. Und jetzt bin ich hier völlig alleine. Oh, Scheiße! Sie haben die Tür auf. Sie kommen rein. Es sind die... Teufel, mir standen echt die Haare zu Berge. Das Radio hatte, wie es seinem Wesen entsprach, das Bandgerät benutzt, um eine Message zu hinterlassen. Und die Täter hatten ihm den Saft abgedreht. Aber es kam noch besser. In diesem Augenblick stürzte ein Redakteur ins Studio. Mrs. Marlowe, schnell, wir haben eine Erpresse am Apparat. Fortsetzung folgt. Läuft. Mitarbeiterinnen von Radio 100 suchen eine äußerst sinnvolle Betätigung. Wir sind jung, dynamisch, extrem belastbar, absolut radiobegeistert. Drohmöbel bringen wir mit. Schreibmaschinen mit hakendem A vorhanden. Selbstverständlich treten wir diese jederzeit an die Geschäftsleitung ab. Mittagspause kann ruhig entfallen, es sei denn, es gibt was zu essen. Wir sind Kebab erprobt und Dosenbier getestet. Wir nehmen jegliche Weisung von jedem entgegen. 14-stündige Sitzungen bewältigen wir spielerisch und ohne Pause. Wehe, jemand hält uns von der Arbeit ab. Wenn es irgendwie möglich wäre... Vielleicht. In der Freizeit. Worunter die Arbeit ja nicht leiden muss. Wovon wir uns in unserer Tarifautonomie ja nicht beeinflussen lassen müssen. Würden wir vielleicht gerne in der Gewerkschaft bleiben. Eheprobleme und Kinder gibt es bei uns nicht. Weil wir unsere sexuellen Energien grundsätzlich durch Arbeit sublimieren. Anspruchslos im Hier und Jetzt, auf Ewigkeit und immer da. Amen.